Saarländischer Rundfunk. Das Hörspiel bringt Der Drache von Jewgeni Schwarz mit der Musik von Heinrich Konietzny. Wenn Sie gestatten, ich bin ein Kater. Das heißt, in diesem Falle bin ich sogar der Kater. In diesem Falle. Damit will ich sagen, was die Angelegenheit mit dem Drachen betrifft. Und was die Angelegenheit mit dem Drachen betrifft... Nein, nein, ich glaube, es ist besser, wenn ich noch einmal von vorne anfange. Also, ich bin ein Kater und heiße Mitzi. Wenn Sie sich darüber wundern... Tja, so muss ich Ihnen entgegenhalten, dass die Menschen manchmal aber auch gar nichts bemerken. Meine Herrschaft zum Beispiel. Ich werde später noch eingehend auf Sie zu sprechen kommen. Meine Herrschaft wundert sich bis zum heutigen Tage, dass ich noch kein einziges Mal Junge bekommen habe. Sie sagen, was ist denn nur mit dir, Mitzi? Liebe Leute, komische Leute, arme Leute. Und wenn Sie sich darüber wundern sollten, wieso ich, ein Kater, selbst wenn er mit Sie gerufen wird, spreche, tja, so möchte ich Ihnen sagen, wundern Sie sich doch bitte nicht. Denn dies hier ist eine Märchenkomödie. Und warum sollte ein Kater in einem Märchen denn nicht sprechen dürfen? In einem Märchen, in dem sogar ein Drache vorkommt. Ein Drache, der 3 Köpfe hat. Aber den werden Sie noch früh genug kennenlernen. Was allerdings das Sprechen anbetrifft, so würde ich eigentlich lieber schweigen. Miau. Denn wenn man es schön weich und warm hat, so ist es am klügsten zu schlummern und zu schweigen. Miau. Aber meiner lieben Herrschaft, und ich liebe Sie wirklich, mit jedem Haar meines Pelzes, mit meinen Pfoten und meinem Schnurrbart, meiner lieben Herrschaft steht ein großes Unheil bevor. Freilich, freilich, ich möchte es noch einmal sagen. Wenn du es selber schön weich und warm hast, ist es klüger zu schlummern und zu schweigen, als in der unangenehmen Zukunft herumzubohren. Miau! Meine Herrschaft, das ist der Herr Charlemagne und seine einzige Tochter, die so weiche Händchen hat, die nette, liebe, stille Elsa. Und ihr und uns allen droht großes Unheil. Denn es ist schon fast 400 Jahre her, dass sich über unserer Stadt ein Drache häuslich niedergelassen hat. Ein Drache, der unserer Stadt einen Tribut auferlegt hat. Jedes Jahr nämlich wählt sich der Drache ein Mädchen aus. Und wir geben es dem Drachen, ohne mit der Wimper zu zucken. Miau. Und er nimmt es mit in seine Höhle. Und wir sehen es niemals wieder. Sie sterben dort, sagt man. Vor Ekel. Brrr. Und jetzt hat die verfluchte Eidechse eben unsere Elsa auserwählt. Aber da ist soeben mit einem Male Herr Lancelot aufgetaucht. Ganz nur so. Und er ist in die Stube meiner Herrschaft getreten, gerade in dem Augenblick, da der Hausherr Charlemagne und die liebreizende Elsa von einem Spaziergang zurückgekommen sind. Und der Herr Lancelot sagt... Seid mir gegrüßt, guter Hausherr. Seid auch ihr gegrüßt, mein schönes Fräulein. Sie gefallen mir. Nehmt Platz, mein Freund. Seid ihr ein Wanderer? Ich mag Wanderer gern, weil ich mein Leben lang nicht aus der Stadt hinausgekommen bin. Woher kommt ihr denn? Aus dem Süden. Und habt ihr viele Abenteuer gehabt unterwegs? Ach, mehr als nötig. Bei uns könnt ihr gut ausruhen. Hier ist eine sehr ruhige Stadt. Bei uns ereignet sich überhaupt nie etwas. Entschuldigen Sie, aber... Ja? Aber der Drache. Ach, der... Wir haben uns schon so an ihn gewöhnt. Er lebt fast 400 Jahre unter uns. Aber ich habe gehört, dass Ihre Tochter... Herr Wanderer. Ich heiße Lancelot. Herr Lancelot. Entschuldigen Sie, es soll kein Vorwurf sein, aber ich bitte Sie kein Wort darüber. Warum? Weil man da nichts machen kann. So? Ja, da kann man nichts mehr machen. Wir haben alles schön und ganz genau besprochen. Entschuldigen Sie, aber hat denn niemand versucht, mit ihm zu kämpfen? Nicht während der letzten 200 Jahre, nein. Früher schon mal hin und wieder. Aber er hat alle seine Gegner getötet. Aha. Er ist ein verblüffender Stratege und ein großer Taktiker. Er greift den Feind völlig unerwartet an, bewirft ihn von oben mit Steinen, dann lässt er sich im Sturzflug herunter direkt auf den Kopf des Pferdes und schlägt es mit seinem Feuer, was das arme Tier ganz aus der Fassung bringt. Und dann zerfleischt er mit seinen Krallen den Reiter. Er hat 5 Krallen an jeder Klaue, jede wie ein Hirschgeweih. Und deshalb hat seit 200 Jahren... Tja. Und die ganze Stadt ist nie gegen ihn aufgetreten? Ja, doch. Na und? Er hat die Vorstädte verbrannt und die Hälfte der Bewohner mit seinem giftigen Rauch wahnsinnig gemacht. Er ist ein großer Krieger. Wollen Sie nicht mit uns essen, Herr Lancelot? Aber er ist auch gut. Gut? Oh ja. Er hat uns von den Zigeunern befreit. Aber die Zigeuner sind doch sehr liebe Leute. Das sind Strolche von Natur aus. Das liegt bei ihnen schon im Blut. Sie sind Feinde jeglicher staatlicher Ordnung, sonst würden sie nicht dauernd herumvagabundieren. Sie stehlen Kinder und in ihren Liedern ist keine Spur von Mannesmut. Jetzt sind wir vollständig von ihnen gesäubert. Aber noch vor 100 Jahren war jeder Dunkelhaarige verpflichtet, nachzuweisen, dass in seinen Adern kein Zigeunerblut fließt. Und das hat euch euer Drache erzählt. Was frisst er denn, der Drache? Unsere Stadt gibt ihm monatlich 1000 Kühe, 2000 Schafe, 5000 Hühner und 2 Pfund Salz. Im Sommer kommen dann noch etliche Gemüsefelder hinzu. Spargel, Salat, Rotkraut. Der frisst euch ja arm. Aber was ihr nicht sagt, wir beklagen uns nicht. Und dann, solange er hier ist, wagt uns kein anderer Drache anzutasten. Aber die anderen sind doch alle schon längst besiegt. Und wenn das auf einmal nicht wahr wäre? Ich versichere euch, die beste Drachenabwehr ist ein eigener Drache. Aber genug davon, ich bitte euch, besser ihr erzählt uns irgendetwas Interessantes. Gut. Wisst ihr, was das Beschwerdebuch ist? Nein. Wenn man von hier aus 5 Jahre wandert, kommt man zu den Schwarzen Bergen. Dort ist eine riesengroße Höhle. Und in dieser Höhle liegt ein Buch, das bis zur Hälfte vollgeschrieben ist. Jeden Tag kommt eine Seite dazu. Wer schreibt es? Die Welt. Die Berge, das Gras, die Steine, die Bäume und die Flüsse sehen, was die Menschen machen. Sie wissen um alle Verbrechen der Verbrecher und um alles Unglück derer, die umsonst leiden müssen. Und für wen ist dieses Buch geschrieben? Für mich und einige andere, die herausgefunden haben, dass es dieses Buch gibt. Und wir haben uns entschlossen, diese Beschwerden nicht ohne Antwort zu lassen. Und wir geben die Antwort. Aber wie? Wir mischen uns in fremde Angelegenheiten ein. Wir helfen, so geholfen werden muss. Und wir vernichten die, die vernichtet werden müssen. Soll ich euch helfen? Wie denn nur? Ich fordere den Drachen zum Kampf. Nein, nein, er wird sie töten. Und das vergiftet mir die letzten Stunden meines Lebens. 3-mal war ich tödlich verwundet gewesen. Aber immer ausgerechnet durch jene, die ich mit Gewalt gerettet habe. Nochmals. Ich fordere den Drachen zum Kampf. Da kommt er doch gerade wie der Wolf in der Fabel. Miau. Und ich sagte es ja auch schon, wenn man es schön weich und warm hat, dann ist es am klügsten zu schlummern und zu schweigen. Grüß euch Gott, meine Lieben. Elsa, mein Kleinchen. Ah, ihr habt einen Gast? Wer ist denn das? Ein Wanderer. Kein Zigeuner? Ein Wanderer. Aha. Hey, du Wanderer, was schaust du mich so an? Sind Sie der Drache? Ich bin der Drache. Aber ich habe doch gehört, dass Sie 3 Köpfe haben und Krallen an den Pfoten. Und ich dachte, Sie wären riesengroß wie ein Kirchturm. Ich bin heute nicht im Dienst. Der Herr Drache lebt schon so lange unter Menschen, dass er manchmal menschliche Gestalt annimmt und wie ein guter Freund zu uns auf Besuch kommt. Jawohl, ich bin für jeden von euch sogar noch etwas mehr als ein einfacher Freund. Du hast solche Gefühle wohl nicht erwartet. Na? Antworte! Er ist ganz verwirrt, der Hundesohn. Elsa. Ja, Herr Drache. Gib mir schön das Händchen. Was für ein warmes Händchen. Lächle mich doch noch ein bisschen an, Elsa, meine kleine Hexe. So ist's recht. Was starrst du so, Wanderer? Ich schaue nur. Schau nicht, iss. 1, 2, 3, Marsch, iss! Danke, ich bin satt. Iss trotzdem. Weshalb bist du denn hierher gekommen? Um etwas zu erledigen. Wie bitte? Um was zu erledigen? Um dich zu töten. Lauter! Nein, nein, er hat nur einen Scherz gemacht. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen nochmals die Hand, Herr Drache. Was? Ich fordere dich zum Kampf. Hörst du, Drache? Ich fordere dich zum Kampf, zum dritten Male. Hörst du? Jetzt hat er den Kopf gewechselt. Er kann das machen, wie er will. Der Herr Drache kann jederzeit den Kopf wechseln. Miau! Jetzt hat sein Kopf eine hohe Stirn, ein schmales Gesicht und leicht ergrautes Haar. Vorhin war er weißblond und trug eine Igelfrisur. Miau! Ihr werter Name ist Lancelot? Ja, der berühmte fahrende Ritter Lancelot ist ein Vorfahre von mir. Ein entfernter Verwandter. Ich nehme Ihre Forderung an. Aber bitte, warum nehmen Sie nicht Platz? Brauchen Sie? Oh, danke. Wissen Sie, an was für einem Tag ich das Licht der Welt erblickt habe? An einem Unglücklichen. Am Tag einer fürchterlichen Schlacht. Genau an dem Tag, an dem Attila seine Niederlage erlitt. Wissen Sie, wie viele Kriege dazu notwendig waren? Die Erde war von Blut getränkt. In der Morgendämmerung wuchsen unter den Bäumen riesige schwarze Pilze aus der blutigen Erde. Und nach ihnen bin ich aus ihr hervorgekrochen. Ich bin ein Kind des Krieges. Der Krieg, das bin ich. Sie sind gegen mich. Folglich sind Sie auch gegen den Krieg. Mein ganzes Leben lang kämpfe ich. In diesem Falle steht Ihnen ein ruhmloses Ende bevor. Ich werde Sie sofort töten. In diesem Augenblick, an dieser Stelle hier. Elsa, bringen Sie einen Besen. Aber wozu denn? Ich zerstäube diesen Menschen sofort zu Asche. Und Sie kehren die Asche hinaus. Warum beeilen Sie sich denn so sehr? Geben Sie mir Zeit bis morgen. Ich werde mir eine Waffe suchen und wir treffen uns auf dem Feld. Wozu das? Damit das Volk nicht denkt, dass Sie feige sind. Das Volk wird überhaupt nichts davon erfahren. Und die beiden hier werden schweigen. Oder? Halt! Was soll denn die Einmischung? Ich bin Archivar. Was interessiert mich jetzt Ihre Dienststellung? Und bei mir wird eine Urkunde aufbewahrt, von euch vor 382 Jahren unterschrieben. Na und? Es geht schließlich um meine Tochter, lieber Herr Drache. Das ist vollkommen natürlich, dass ich... Kurz fassen. Jeder, der euch zum Kampf fordert, ist bis zum Kampftag in vollkommener Sicherheit, schreibt ihr selbst und bekräftigt es mit eurem Eid. Und die ganze Stadt muss dem helfen, der euch fordert. Und niemand wird dafür bestraft. Auch das habt ihr mit eurem Eid bekräftigt. Vor 382 Jahren. Damals war ich noch ein sentimentaler grüner Junge. Aber die Urkunde... Schluss mit Urkunden. Es hat sich ein Mensch gefunden, der versucht, mein Mädel zu retten. Die Vaterliebe. Ist denn das nichts? Ich protestiere. Auch gut. Ich werde gleich das ganze Nest hier vernichten. Und die ganze Welt wird erfahren, dass Sie ein Feigling sind. Und von wem? Zum Beispiel von mir, vom Kater Mitzi. Miau, miau, allen, allen werde ich alles, alles erzählen, du alte Eidechse. Gut, wir werden morgen kämpfen, wie Sie gebeten haben. Sie gestatten, dass ich mich verabschiede? Warum haben Sie das alles angefangen? Ich mache Ihnen ja keinen Vorwurf, aber es ist gar nicht so schrecklich, jung zu sterben. Selbst die Bäume ächzen, wenn man sie fällt. Und was würde Ihr Bräutigam sagen? Woher wissen Sie denn, dass ich einen Bräutigam habe? Das fühlt man so. Tut er Ihnen denn gar nicht ein bisschen leid? Aber der Drache hat Heinrich, um ihn zu trösten, zu seinem Privatsekretär ernannt. Ach so? Und Ihre Heimatstadt? Tut es Ihnen denn nicht leid, dass Sie sie verlassen müssen? Gerade für Ihre Heimatstadt würde sie ja sterben. Und die Stadt nimmt Ihr Opfer so gleichgültig hin? Oh nein, nein, nein. Ich verschwinde am Sonntag. Und bis zum Dienstag wird die ganze Stadt in Trauer gehüllt sein. Ganze 3 Tage lang wird niemand Fleisch essen. Und zum Tee werden besondere Brötchen gereicht, die zum Andenken an mich, armes Mädchen, heißen. Und das ist alles? Der Drache hat eure Seelen verstümmelt, euer Blut vergiftet und euren Gesichtssinn getrübt. Aber wir werden das alles schon wieder in Ordnung bringen. Er wird getötet werden. Miau. 8 meiner bekannten Katzen und 48 meiner Katzenkinder haben alle Häuser abgelaufen und von der bevorstehenden Rauferei erzählt. Und schon sind sie auf dem Wege hierher. Zu meiner Herrschaft kommen sie alle. Ihnen voran, der Herr Bürgermeister. Miau. So ist der Wanderer. Das bin ich. Vor allem seien Sie bitte so gut und sprechen Sie etwas leiser. Und ohne abrupte Gesten. Meine Nerven sind in einem fürchterlichen Zustand. Wenn ich den Drachen töte, wird es für Sie leichter werden. Leichter. Leichter. Dass Sie es gewagt haben, den Herrn Drachen zu fordern, ist ein Unglück. Alles war in Ordnung. Der Herr Drache hat durch seinen Einfluss meinen Stellvertreter in der Hand gehabt. Und dessen ganze Clique, die aus Müllern und Kaufleuten besteht. Aber verstehen Sie, Unglücksmensch, denn nicht, dass ich die Stadt retten werde? Die Stadt! Ich werde 2 Städte opfern, um meinen Stellvertreter zu vernichten. Besser 5 Drachen als einen solchen Stellvertreter. Ich flehe Sie an. Fahren Sie sofort wieder weg. Ich fahre nicht. Dann schauen Sie einmal zum Fenster hinaus. Die Besten unserer Stadt sind gekommen, um Sie zu bitten. Kommt näher, meine Freunde. Warum gehen Sie denn alle auf Zehenspitzen? Damit Sie mir nicht auf die Nerven gehen. Liebe Freunde, sagt Lancelot, was ihr von ihm wollt. Hirn! 1, 2, 3! Sheriff Hoppers! Sheriff Hoppers! Sheriff Hoppers! Man darf das alles nicht so ernst nehmen. Und Herr Lancelot ist weit davon entfernt, es zu tun. Er wird bleiben und sich den Drachen zum Kampfe stellen. Oder der sich ihm. So viel ist jedenfalls mal sicher. Freilich, leicht wird es Herr Lancelot auf keinen Fall haben. Er hat es ja schon ehe der Kampfbeginn schwer genug. Aber so sind nun mal die Menschen. Miau. Herein. Guten Abend. Guten Abend, mein lieber Sohn. Du kommst sicherlich von deinem Chef, der dich zu seinem Privatsekretär ernannt hat. Es wird natürlich keinen Kampf geben. Bringst du den Befehl, dass wir Lancelot einsperren sollen? Der Herr Drache befiehlt, erstens, den Kampf für morgen festzusetzen, zweitens, Lancelot mit Waffen auszurüsten, drittens, etwas klüger zu sein. Ich gratuliere. Ich habe den Verstand verloren. Ich habe den Befehl, mit Elsa unter 4 Augen zu sprechen. Freilich, freilich. Schließlich wart ihr beiden ja mal verlobt. So, kommen Sie, Herr Lancelot. Guten Abend, Elsa. Guten Abend, Heinrich. Hast du Hoffnung, dass dich Lancelot rettet? Nein. Und du? Ich auch nicht. Was befiehlt der Drache? Er hat mir befohlen, dir auszurichten, dass du Lancelot töten musst, wenn es erforderlich sein wird. Wie? Mit dem Messer. Hier hast du das Messer. Es ist vergiftet. Ich will nicht. Darauf hat der Drache befohlen zu sagen, dass er sonst alle deine Freundinnen holt. Gut. Sage ihm, ich werde mich bemühen. Und darauf hat der Herr Drache befohlen zu sagen, dass jegliches Schwanken als Gehorsamsverweigerung bestraft wird. Ich hasse dich. Und darauf hat der Herr Drache befohlen zu sagen, dass er seine treuen Diener zu belohnen weiß. Lancelot wird deinen Herrn Drachen töten. Und darauf hatte der Herr Drache befohlen zu sagen, wir werden sehen. Thank you. Das war eine sehr unruhige Nacht für mich gewesen. Wenden Sie bitte nicht ein, wir Kater und Katzen seien doch an unruhige Nächte gewöhnt. Diese Nacht vor dem großen Kampf ist eine ganz andere Nacht gewesen, als andere Nächte es sind. Und nicht nur für mich. Es hat sie sozusagen alle ergriffen. Wie eine Art von Fieber. Und auch jetzt, am frühen Morgen, herrscht keineswegs Ruhe. Auch wenn alle auf den großen Sturm warten, miau. Da treffen sich zum Beispiel schon zu dieser Stunde der Bürgermeister und sein Sohn Heinrich, der Sekretär der alten Eidechse, auf dem Hauptplatz der Stadt. Nun, wie steht es bei euch? Ist die Sitzung der städtischen Selbstverwaltung schon aus? Oh, Herr. Die ganze Nacht haben wir getagt. Und ich war dreimal so schizophren gewesen, dass ich mich in eine Zwangsjacke habe stecken lassen müssen. Nun, können Sie mir übrigens jetzt einmal öffnen. So. Ah, danke. Übrigens, der gute alte Drache ist auch nervös. Das ist nicht wahr. Ich bin ganz sicher. Während dieser Nacht ist unser Alter ohne seine Flügel auszuruhen, ich weiß nicht wo, herumgeflogen. Erst in der Morgendämmerung ist er aufgetaucht. Hat entsetzlich gestunken. Was bei ihm immer dann der Fall ist, wenn er übermäßig besorgt ist. Was du nicht sagst, mein Junge. Ich weiß immerhin so viel, dass er herausgebracht hat. Lancelot ist ein Berufsheld. Ach! Ich verachte ja Menschen dieser Art. Aber für den Alten als Berufsbösewicht scheint das doch irgendwelche Bedeutung zu haben. Er hat geflucht, geschrien, gejammert und dann ein ganzes Fass Bier ausgetrunken. Und dann hat er wieder seine Flügel ausgebreitet und geistert bisher, ich weiß nicht, wo am Himmel herum. Beunruhigt dich das? Überhaupt nicht! Lieber Papa, sage mir, du bist älter als ich, erfahrener. Sage, was hältst du von dem bevorstehenden Kampf? Und bitte antworte. Könnte nicht vielleicht Lancelot, nur antworte gerade heraus, ohne die vorgeschriebenen Begeisterungsausrufe, könnte nicht vielleicht doch Lancelot siegen? Nun? Oh, lieber Papa, antworte mir. Also, bitte, mein lieber Sohn, ich antworte dir gerade heraus, von der Seele weg. Ich bin, verstehst du, schon von Kind auf unserem Drachen so verbunden, in aller Herzlichkeit. Also das kann ich beschwören. Ich bin gleichsam mit ihm groß geworden, nicht wahr? Ich, verstehst du, weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Aber ich wäre sogar bereit, mein Leben für ihn hinzugeben. Bei Gott, wenn das nicht wahr ist, möchte ich auf der Stelle tot sein. Nein. Er wird siegen, der Gute. Er wird siegen, unser wunderbarer Drache, unser Lieber, unser Guter. Ach, ich habe ihn ja so gern, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Und nun Schluss mit der Diskussion. Also, das ist meine Antwort. Möchtest du denn wirklich mit deinem eigenen Sohn nicht so sprechen, wie du wirklich denkst? Ich habe zwar den Verstand verloren, aber nicht in einem solchen Grad. Hat dir der Drache befohlen, mich auszufragen? Aber Papa. Ein Prachtkerl, mein Sohn. Du hast das Gespräch sehr gut geführt. Ich bin stolz auf dich. Hast du dir gut gemerkt, was ich dir geantwortet habe? Unser wunderbarer Drache, unser Lieber, unser Guter. Du musst es ihm genau so erzählen. Gut, Papa. Du, mein tüchtiger kleiner Spion. Der wird seine Karriere machen, mein Kleiner. Brauchst du Geld? Nein, vorläufig nicht, danke, Papa. Aber jetzt sage die Wahrheit. Die Wahrheit? Mhm. Ich sage mir selbst schon so viele Jahre nicht mehr die Wahrheit, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sie aussieht. die Wahrheit. Genug, mein Sohn. Heil dem Drachen! Aber jetzt beantworte mir eine ganz kleine Frage. Hat der Drache wirklich gar keine Anordnungen getroffen, mein Sohn? Sollen wir ihn nicht umbringen? Wen? Na, unseren Retter. Papa. Was wäre denn schon dabei? Du sagst nicht? Gut, gut, ich verstehe. Ja, du bist im Dienst. Übrigens, da kommt er mit Elsa. Dann erlauben Sie mir, Sie daran zu erinnern, Herr Bürgermeister, dass in einigen Minuten die feierliche Überreichung der Waffen für den Helden stattfinden soll. Bereiten Sie dies vor. Los, führ ihn weg. Ich muss mit Elsa sprechen. Heil dir! Heil! Heil, ihr St. Georg! Heil! Entschuldigen Sie, Sie sehen wirklich ihm ähnlich, Herr Lancelot. Ja, das ist möglich. Er ist ein entfernter Verwandter von mir. Kommen Sie! Kommen Sie, Retter der Stadt! Sie müssen mir erzählen, wie Sie die Nacht darum gebracht haben. Und dann werden wir auch in der Sitzung der städtischen Selbstverwaltung erwartet, Herr Lancelot. Man will sehen dort, welche Waffen zu Ihnen am besten passen. Kommen Sie, ja? Kommen Sie! Elsa? Ja, Heinrich? Wie schade, dass der Wachtposten auf dem Turm steht. Wenn mich diese höhere Macht nicht daran hindern würde, würde ich dich umarmen und küssen. Und ich würde dich schlagen. Aber Elsa, dabei möchte ich dich fragen, ob du mich heiraten willst. Ich will nicht. Hör mir gut zu. Ich habe die Vollmacht, dir Folgendes mitzuteilen. Wenn du schön folgsam bist und Lancelot umbringst, gib dich der Drache frei. Nein, lass mich ausreden. An deiner Stelle wird ein anderes Mädchen aus dem einfachen Volk ausgewählt. Sie war ohnehin für eines der späteren Jahre schon vorgemerkt. Er hat Angst bekommen. Gestern hat er gedroht, heute handelt er. Er ist ein Dickkopf, aber kein Feigling. All dies habe ich bei ihm erreicht. Du? Ja, ich. Ich bin der wahre Bezwinger des Drachens, wenn du es wissen willst. Ich habe nur auf eine passende Gelegenheit gewartet. Und ich habe nicht umsonst gewartet. Ich bin doch nicht so dumm, dass ich dich irgendjemandem abtrete, wer es auch immer sei. Ich glaube dir nicht. Und außerdem kann ich keinen Menschen töten. Aber das Messer hängt dennoch an deinem Gürtel. Ich gehe jetzt, um mich umzuziehen. Du wirst den Befehl ausführen. Deinetwegen. Meinetwegen. Das ganze Leben liegt vor uns. Denk daran, meine bezaubernde Kleine. Denk immer dran. Mein Gott, was für eine Schande. Er hat mich fast überredet. Aber nur fast. Ich will nicht. Ich will glücklich sein wollen, jawohl. Aber ich habe das Messer mitgenommen, um mich selbst damit zu töten. Elsa! Oh, Herr Lancelot, kommen Sie von der Versammlung? Man hat mir Geld angeboten, damit ich auf den Kampf verzichte. Und was haben Sie geantwortet? Ich habe geantwortet, ach, ihr armen Dummköpfe. Aber wir wollen jetzt nicht mehr von Ihnen sprechen, Elsa. Sie sind noch schöner heute als gestern. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Sie mir gefallen. Glauben Sie daran, dass ich Sie befreien werde? Nein. Ich bin deshalb nicht beleidigt. Und wie sehr Sie mir gefallen, das wird sich zeigen. Die Sitzung ist beendet, Herr Lancelot. Der Beschluss über Ihre Waffen ist gefasst. Verzeihen Sie uns. Haben Sie Mitleid mit uns armen Mördern, Herr Lancelot. Aufstellen, meine Herren! Aufstellen! Rasch, rasch! Eure Majestät! Kommt er denn jetzt? Oder kommt er nicht? Heinrich, mein Sohn, du musst es doch schließlich wissen. Nun fang schon an. Eure Majestät, erschüttert und erregt durch das Vertrauen, das uns Eure Majestät durch die Erlaubnis erweist, so wichtige Beschlüsse zu fassen, bitten wir Eure Majestät, den Platz des Ehrenvorsitzenden einzunehmen. Wir bitten einmal. Wir bitten zweimal. Wir bitten dreimal. Wir sind betrübt, aber da kann man nichts machen. Wir beginnen allein. Sitzen, meine Herrschaften. Ich erkläre die Versammlung für eröffnet. Wir haben über die Bewaffnung eines gewissen Herrn Lancelot beraten. Bringt die Waffen hierher. Aber das ist ja eine Barbierschüssel. Ja, wir haben sie als Helm bestimmt. Beunruhigen Sie sich nicht. Und die Kupfertasse ist als Schild bestimmt. Beunruhigen Sie sich nicht. Und eine Lanze ist auch da. Hier. Dieses Blatt Papier bekommen Sie als Bestätigung dafür, dass die Lanze tatsächlich in Reparatur ist, was durch Unterschrift und Siegel beglaubigt ist. Sie brauchen das nur während des Kampfes dem Drachen zu zeigen und alles wird in Ordnung sein. Das ist alles. Ich erkläre die Versammlung für geschlossen. Ruhe! Seine Majestät stürzt sich kopfüber auf den Platz. Eure Majestät, in der mir anvertrauten städtischen Selbstverwaltung ist nichts vorgefallen. Im Polizeirevier... Verschwinde! Verschwindet alle von hier. Außer dem Fremdling. Wie fühlen Sie sich? Danke. Ausgezeichnet. Und dieses Geschirr hier auf der Erde? Sollen das Ihre Waffen sein? Ja. Meine Leute. Diese Schlinge? Das ist meine Arbeit. Ich habe sie so zugerichtet. Und doch sind sie Menschen. Nur äußerlich. Wenn du ihre Seelen sehen könntest, es würde dir kalt über den Rücken laufen. Du würdest sogar davonlaufen. Du würdest nicht sterben wollen für solche Krüppel. Ich habe sie, mein Lieber, höchstpersönlich zu solchen Krüppeln gemacht. So wie ich sie brauche, habe ich sie mir zurechtgestutzt. Menschenseelen, mein Lieber, sind sehr zäh. Wenn man den Körper auseinanderspaltet, ist der Mensch tot. Aber wenn man die Seele auseinanderreißt, wird sie nur gehorsamer und weiter nichts. Armlose Seelen, beinlose Seelen, Sklavenseelen, Kriecherseelen, verzweifelte Seelen. Wissen Sie, warum sich der Bürgermeister immer psychisch krank stellt? Um zu verbergen, dass er überhaupt keine Seele hat. Zerrissene Seelen, verkäufliche Seelen, verbrannte Seelen, tote Seelen. In meiner Stadt. Nur schade, dass sie unsichtbar sind. Das ist ihr Glück. Wieso? Die Leute würden erschrecken, wenn sie mit eigenen Augen sehen könnten, was sie aus ihren Seelen gemacht haben. Sie würden in den Tod gehen. Und nicht das gedemütigte Volk bleiben. Und wer würde dann den Drachen ernähren? Weiß der Teufel. Vielleicht haben Sie recht. Fangen wir an? Bitte sehr. So verabschieden Sie sich zuerst von dem Mädchen, für das Sie in den Tod gehen. Hey, Heinrich! Her mit Elsa! Gefällt Ihnen das Mädchen, das ich mir ausgesucht habe? Sogar sehr gut. Mir auch. Ein prächtiges Mädchen, ein gehorsames Mädchen. Möchtest du dich von Herrn Lancelot jetzt verabschieden, meine Liebe? Wie Sie befehlen, Herr Drache. Ich befehle es. Geh nur. Sprich freundlich mit ihm. Küss ihn zum Abschied. Das macht gar nichts. Ich bin ja dabei. Ich werde alles sehen. Geh nur. Herr Lancelot, ich habe den Befehl, mich von Ihnen zu verabschieden. Gut, Elsa. Verabschieden wir uns auf alle Fälle. Der Kampf wird ernst sein. Man weiß nie, was passieren kann. Ich möchte Ihnen noch zum Abschied sagen, Ich liebe Sie, Elsa. Mich? Ja, Elsa. Ich liebe Sie. Sie werden hoffentlich deshalb nicht böse sein. Ich wollte so gerne, dass Sie es wissen. Und ich habe geglaubt, dass Sie sowieso den Drachen zum Kampf gefordert hätten. Auch wenn ein anderes Mädchen an meiner Stelle gestanden hätte. Natürlich hätte ich ihn auch dann gefordert. Ich kann Drachen nicht ausstehen. Aber für Sie wäre ich bereit, ihn mit bloßen Händen zu erwürgen. Obwohl es mich furchtbar ekelt. Niemand auf der ganzen Welt steht mir näher als Sie. Auch Ihre ganze Stadt betrachte ich als die meine, weil Sie da wohnen. Mein ganzes Leben war erfüllt von schweren Kämpfen. Da ein Drache, dort ein Menschenfresser, dort Riesen. Und ich war oft verliebt. Denn diese Gauner suchen sich immer die besten Mädchen aus. Aber es war nie so wie heute. Mit den anderen Mädchen habe ich nur gescherzt. Ich habe sie aufgeheitert. Aber Sie, Elsa, wenn die nicht da wären, Sie möchte ich immerzu nur küssen. Ich würde mit Ihnen von hier weggehen. Wir würden zusammen Wälder und Berge durchstreifen. Ein Pferd würde ich für Sie besorgen mit einem Sattel, auf dem Sie niemals müde werden könnten. Und ich würde daneben gehen und Sie immer nur ansehen. Und kein Mensch auf der Welt würde es wagen, Ihnen ein Leid anzutun. Elsa, mir scheint, du weinst ja. Sie ist ein Prachtmädel. Aber jetzt musst du ihn auch küssen. Elsa, warum weinst du? Es tut mir leid. Für mich und für Sie. Es wird nichts aus unserem Glück. Warum bin ich nur unter dem Drachen zur Welt gekommen? Elsa, wir werden glücklich sein. Nur du und ich. Der Himmel wird ganz klar sein. Niemand wird es wagen, sich auf uns herunterzustürzen. Wenn wir dieses Glück auch nicht mehr erleben, ich bin trotzdem glücklich. So hat mit mir noch niemand gesprochen, mein Lieber. Ich bin gestern Nacht leise hinuntergegangen und habe den Wein aus deinem Glas getrunken, den du übrig gelassen hast. Ich habe dich auf meine Art geküsst. Ich habe mich heimlich in dich verliebt, mein Lieber. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wird das noch lange so gehen? Das turtelt und turtelt. Und jetzt lass mich los, mein Lieber. Sieh dir das Messer an. Der Drache hat mir befohlen, dich mit diesem Messer hier zu erstechen. Schau her. Und schauen auch Sie, Herr Drache. Ich werfe es in den Brunnen. So! Wie konntest du das sagen? Mein Befehl? Kein Wort mehr. Glaubst du vielleicht gar, dass ich dir jetzt noch erlaube, mit mir zu schimpfen, nachdem er mich geküsst hat? Und er wird dich töten. Und das ist die reine Wahrheit, Herr Drache. Nun ja, denn dann werden wir eben kämpfen müssen. Heinrich! Lass dieses Fräulein nicht die Wache nach Hause führen und strengstens bewachen. Niemand darf zu ihr. Ich werde kommen, um dich zu holen. Und nun, Heinrich, schmiere mir die Klauen mit Gift ein. Lancelot, du bleibst hier stehen und wartest auf mich. Wann ich beginne, sage ich nicht. Ein richtiger Krieg beginnt plötzlich. Hast du verstanden? Da verschwindet er jetzt hinter einem riesigen eisernen Tor, das auf dem Stadtplatz steht. Miau! Für Herrn Lancelot ist jetzt der Augenblick gekommen, wo er seine Augen nach rechts wenden sollte. Rechts von ihm ist nämlich eine Staubwolke entstanden. Staubwolken entstehen zum Beispiel dann, wenn 5 Leute gleichzeitig versuchen, einen störrischen Esel von der Stelle zu bewegen. Und genau dies geschieht in diesem Augenblick. Und nun haben die 5 Eseltreiber Herrn Lancelot erreicht. Seid gegrüßt, Herr Lancelot. Wir sind Freunde, Herr Lancelot. Und wir denken und wir sprechen fast wie ein einziger Mensch, Herr Lancelot. Wir sind Teppichweber, Herr Lancelot. Wir haben schon viele Teppiche gewebt, Herr Lancelot. Aber den allerbesten haben wir diese Nacht für Sie fertig gemacht. Was für ein wunderschöner Teppich. Ja, das ist ein Teppich von erstklassiger Qualität. Doppelt gewebt, Wolle mit Seide und die Farben nach unserem Geheimrezept. Aber das Geheimnis dieses Teppichs liegt weder in der Wolle, noch in der Seide, noch in den Farben. Das ist ein fliegender Teppich. Hier, nehmt ihn. Herrlich. Ich danke euch. Sieg damit und feiere deinen Sieg. Unsere Urgroßväter haben schon im Ausschau gehalten und auf dich gewartet. Unsere Großväter haben gewartet. Und wir können es schließlich erleben. Ich danke euch. Seid gegrüßt, mein Herr. Ich bin Hut- und Kappenmacher. Ich mache die schönsten Hüte und Kappen der Welt. Ich bin in dieser Stadt sehr berühmt. Heute habe ich mich die ganze Nacht abgemüht, für Sie, mein Herr, gearbeitet. Aber warum denn? Dies hier ist eine Tarnkappe. Hier, nehmt sie! Herrlich. Ich danke euch. Hier, Herr Lancelot, die ganze Nacht haben wir geschmiedet. Das war keine Kleinigkeit. Ein Schwert und eine Lanze vom besten Stahl. Hier, nehmt sie! Oh, wie ich euch danke. Gestattet, Herr Lancelot, ich bin ein Instrumentenmachermeister. Schon mein Urgroßvater begann, an diesem Instrument zu bauen. Von Generation zu Generation haben wir daran gearbeitet. Es wird Ihr treuer Gefährte im Kampfe sein. Sie werden keine Hand frei haben, weil Sie das Schwert und die Lanze führen müssen. Aber dieses Instrument spielt von selbst. Es wird spielen, wenn es nötig ist. Und es wird schweigen, wenn es nötig ist. Hier, nehmt es. Ich danke euch. Ich danke euch allen sehr, meine Freunde. Lancelot! Lancelot! Lancelot! Er hat sich versteckt, Eure Majestät. Wer hat es gewagt, mich zu schlagen? Ich! Lancelot! Aber ich sehe dich nicht. Wo bist du, Lancelot? Hier, Drache. Jetzt ist es höchste Zeit, in Deckung zu gehen. Sonst wird einem noch das Fälschchen versenkt. Ich habe das Gefühl, dass der alten Eidechse die Laune verdorben ist. Und das Volk steht auf dem Platz und in den Gassen oder an den Fenstern und gafft. Und sieht durch rußgeschwärzte Gläser, wie der Herr Drache seinen Schwanz einzieht und am Himmel entlang fegt. Miau! Höret den Befehl. Um Augenkrankheiten zu vermeiden und einzig und allein aus diesem Grunde ist das Schauen auf den Himmel verboten. Was am Himmel vorgeht, erfahren Sie aus den Kundmachungen, die, wenn es erforderlich ist, vom Privatsekretär des Drachen verlautbart werden. Aber das dumme Volk ist gar nicht so dumm, wie es gehorsam ist. Es kauft bei den Hausierern alle Spiegel, auf die es erlangen kann, und schaut zu Boden, um den Himmel zu sehen. Oder, wenn man so will, um den Drachen für billiges Geld zu seinen Füßen zu sehen. Miau. Kundmachung der städtischen Selbstverwaltung. Der Kampf nähert sich seinem Ende. Der Gegner hat das Schwert verloren. Im fliegenden Teppich wurde eine Motte entdeckt, die mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit die Flugfähigkeit des Feindes vernichtet. Da der Gegner von seinen Stützpunkten abgeschnitten ist, kann er kein Naphthalin bekommen. Er kann auch die Motte mit der Hand nicht fangen. Es lebe der Drache! Miau. Kundmachung der städtischen Selbstverwaltung. Der entkräftete Lancelot hat alles verloren und ist teilweise gefangen genommen. Seine übrigen Teile leisten konfus Widerstand. Im Übrigen hat der Herr Drache aus gesundheitlichen Gründen einen Kopf vom Militärdienst befreit und in die Reserve erster Klasse eingereiht. Zusammenfassung der Ereignisse. Überschrift. Warum sind zwei Köpfe im Grunde genommen mehr als drei? Zwei Köpfe sitzen auf zwei Hälsen. Das macht zusammen vier. Es lebe der Drache! Miau. Kundmachung der städtischen Selbstverwaltung. Es ist Kriegszeit. Da muss man vieles erdulden. Zusammenfassung der Ereignisse. Es ist ein Gott, eine Sonne, ein Mond und ein Kopf auf den Schultern unseres Gebieters. Einen Kopf haben, das ist menschlich. Das ist human in einem höheren Sinn des Wortes. Außerdem ist es äußerst günstig, auch in rein strategischer Beziehung. Das verkürzt wesentlich die Front. Einen Kopf zu verteidigen, ist dreimal leichter als drei. Es lebe der Drache! Miau. Nieder mit dem Drachen! Nieder mit dem Drachen! Nieder mit dem Drachen! Kundmachung! Hört bitte zu. An der Front hat sich buchstäblich nichts Interessantes ereignet. Es ist alles in bester Ordnung. Wir müssen jetzt nur den Ausnahmezustand erklären. Für die Verbreitung von Gerüchten werden wir die Köpfe abschlagen ohne Pardon. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Und jetzt alles nach Hause. Wache, den Platz säubern. Nun, Vater, wie hat dir dieses Schauspiel gefallen? Sei still, mein Sohn. Jetzt ist der Körper des Drachen hinter der Mühle auf die Erde gefallen. Heinrich. Du lächelst und reibst dir die Hände, Papa. Mein lieber Sohn, ganz von selbst ist mir die Macht in die Hände gefallen. Bürgermeister, komm zu mir. Gib mir Wasser, Bürgermeister. Er hat sie so erzogen, dass sie jedem gehorchen, der die Zügel in die Hand nimmt. Heinrich, mein Sekretär, komm doch her. Ich sterbe. Und vor Lancelot fürchtest du dich nicht, Papa? Nein, mein Sohn. Glaubst du denn, dass es so leicht war, den Drachen zu töten? Höchstwahrscheinlich wird Herr Lancelot jetzt auf dem fliegenden Teppich liegen und entkräftet vom Wind aus dieser Stadt getragen werden. Unser teurer Verstorbener hat es immerhin verstanden, sich zu schlagen. Gehen wir. Schreiben wir die ersten Verordnungen. Das Wichtigste ist, sich jetzt so zu verhalten, als ob nichts geschehen wäre. Wir wollen keine Zeit verlieren. Hier. Ist denn niemand da? Wo seid ihr denn alle? Gib mir Wasser. Einen Schluck. Einen halben Schluck. Zermalmen werde ich euch alle. Ich hätte mir wenigstens eine treue Seele zurechtschneidern sollen. Aber das Material war ungeeignet. Das Material. Oh, Lancelot. Wenn du wüsstest, wie sie wirklich sind. Lancelot, mein einziger Trost ist, dass ich dir die verbrannten Seelen hinterlasse. Durchlöcherte Seelen. Tote Seelen. Lancelot, der einzige Mensch, der bei mir ist, ist der, der mich getötet hat. Es ist aus. Er ist nun tot. Aber auch ich bin tödlich verwundet. Elsa, ich habe ihn besiegt. Aber du hast recht behalten, ich habe ihn besiegt. Aber wir werden uns niemals wiedersehen können. Der Tod ruft mich, also. Ich sterbe. Das ist sehr traurig, nicht wahr? Das tut mir sehr weh. Und alle haben sie sich versteckt. Als ob der Sieg irgendein Unglück wäre. Alle haben sie sich versteckt. Aber jetzt kommen sie in ihren Häusern ganz langsam zu sich. Wozu, flüstern sie? Wozu haben wir dieses Ungeheuer gefüttert? Unseretwegen stirbt jetzt ein Mensch auf dem Platz, ganz, ganz einsam. Nun, aber jetzt werden wir schon klüger sein. Was für ein Kampf hat sich unseretwegen im Himmel abgespielt. Unserer Schwäche wegen mussten die Allerstärksten, die Allerbesten, die Allerduldsamsten zugrunde gehen. Selbst die Steine müssten daraus ihre Lehre ziehen. Und wir sind immerhin Menschen. Ja. So flüstern sie jetzt in jedem Haus, in jeder Stube. Ich höre es. Hörst du es auch, Elsa? Ich sterbe also nicht umsonst. Leb wohl, Elsa. Ich habe gewusst, dass ich dich bis an mein Lebensende lieben werde. Nur habe ich nicht geglaubt, dass dieses Ende so schnell kommen wird. Leb wohl. Hey, ihr, das ist möglich, dass Witwen und Waisen nicht bedrängt werden, dass man Mitleid füreinander hat. Ich versichere euch, das ist die Wahrheit, die reine Wahrheit, die reinste Wahrheit, die es auf Erden gibt. Ein Jahr kann eine sehr lange Zeit sein. Oder auch nicht, je nachdem und wie man's nimmt. Vor einem Jahr stand Herr Lancelot auf sein Schwert gestützt, totenbleich neben den toten Drachenköpfen, und lächelte mit mir, um mich nicht zu betrüben. Miau. Und da rief ich meinen Bekannten, den Esel, der zu den 5 Eselstreibern gehörte, und führte ihn mit dem schwer Verwundeten durch die menschenleeren Gässchen hinaus aus unserer Stadt auf einem Pfad in die Berge. Und als unterwegs sein Herz immer schwächer schlug, da kehrte ich nach Hause um, weil ich doch wollte, dass Elsa sich noch von ihm verabschiede, ehe wir ihn begraben würden. Aber der störrische Esel ist offenbar immer weiter getrottet mit dem sterbenden Herrn Lancelot. Und wir haben nie mehr etwas von ihm gehört. Miau. Ein Jahr kann eine sehr lange Zeit sein. Oder auch nicht. Wenn sich die Zeiten nicht ändern, merken auch die, die an sie gewöhnt sind, nicht, dass sich die Zeit ändert. Miau. 1, 2, 3. Es lebe der Besieger des Drachen. 1, 2, 3. Es lebe unser Gebieter. Wir sind ja so glücklich, dass es überhaupt nicht zu beschreiben ist. Oh, unser ruhmreicher Befreier! Genau vor einem Jahr wurde der verfluchte, unsympathische, stumpfsinnige, widerliche Hundesohn, der Drache, durch sie vernichtet. Hurra, hurra, hurra! Seit dieser Zeit geht es uns sehr gut. Halt, meine Lieben! Die Betonung mehr auf das sehr verlegen. Seit dieser Zeit geht es uns sehr gut. Nein, nicht so. Das eh nicht so in die Länge ziehen. Das klingt auch wieder nicht gut. Seit dieser Zeit geht es uns sehr gut. Sehr gut. So ist es richtig. Ihr kennt ja den Bezwinger des Drachen. Das ist so ein schlichter Mensch. Und jetzt noch etwas Humanes, etwas Wohlwollendes dazu. Ja, so. Sogar die Vöglein zwitschern fröhlich. Das Unglück ist gegangen, das Glück hat angefangen. Cheep, cheep, cheep, cheep, cheep, cheep, hurra. Wiederholen. Sogar die Vöglein zwitschern fröhlich. Das Unglück ist gegangen, das Glück hat angefangen. Cheep, cheep, cheep, cheep, cheep, cheep, hurra. Zwitschert nur nicht allzu müde, sonst könnt ihr euch am Ende das Zwitschern einmal vergehen. Sind die übrigen Partien wiederholt? Jawohl, Herr Bürgermeister. Gut. Sofort jetzt wird der Besieger des Drachen, der Präsident unserer freien Stadt, zu euch kommen. Vergesst also nicht, klar und deutlich zu sprechen. Und dazu noch warmherzig und human. Demokratisch. Eure Majestät, Herr Präsident der freien Stadt. Während meines Dienstes ist nichts vorgefallen. 10 Bürger dieser Stadt sind so wahnsinnig glühend... Langsam, bitte. Langsam, meine Herrschaften. Guten Tag, Bürgermeister. Wer ist denn das hier? Nun, was wollt ihr? 1, 2, 3. Es lebe der Besieger des Drachen. 1, 2, 3. Es lebe unser Gebieter. 1, 2, 3. Ich danke euch. Ihr werdet heute meine Gäste sein. Ich weiß alles, was ihr sagen wollt. Geht jetzt und kommt dann zur Hochzeit. Wir werden zusammen fröhlich sein. Der Albtraum ist zu Ende. Jetzt wird gelebt, nicht wahr? Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Wisst ihr noch, wie ich bei dem verfluchten Drachen war? Ein kranker Mensch, ja, ein Verrückter fast. Und jetzt? Also, von euch brauche ich jetzt gar nicht zu reden. Und nun geht endlich. Heinrich, mach den Begleiter und schick mir den Gefängniswächter herein. Er wartet draußen. Kommt. Ah, nun macht schon. Und? Was ist los bei dir im Gefängnis? Sie sitzen. Und wie geht es meinem früheren Stellvertreter? Schlecht. Gut. Was macht er? Er kriecht die Wand hinauf und weint. Geschieht ihm recht. Und die Teppichweber, die diesem Lancelot den fliegenden Teppich? Sie sitzen in verschiedenen Stockwerken und langweilen sich. Sind Sie magerer geworden? Bei mir wird jeder mager. Und der Schmied? Der hat wieder das Gitter durchgefeilt. Wir mussten ihm ein Diamantenes anfertigen lassen. Gut, gut, nur keine Kostenschein. Und der Kappenmacher? Er macht den Mäusen Kappen, damit sie nicht von den Katzen gesehen werden. Und der Musikant singt schwermütig vor sich hin, dass ich mir die Ohren mit Wachs zustopfen muss, wenn ich ihn höre. Und was ist in der Stadt los? Es ist still, aber es wird geschrieben. Was wird geschrieben? Der Buchstabe L auf den Mauern. Das heißt Lanze. Das heißt Liebe. Also die, die das schreiben, nicht einsperren? Warum denn nicht? Einsperren, alle. Aber es sind viele. Ja, komische Leute. Und mit diesem Lancelot. Aber es gibt doch über ihn keine Neuigkeiten. Wie? Er ist spurlos verschwunden. Es gibt ihn nicht mehr. Geh jetzt. Ich muss den Präsidenten dringend sprechen. Versteht mich doch, Herr Bürgermeister. Dringend, hört ihr? Der Vater der glücklichen Braut, Herr Archivarius Charlemagne, möchte dich dringend sprechen, Papa. Der kommt mir gerade recht. Ah, Charlemagne. Kennen Sie den Gefängniswächter, der da eben gerade ging? Flüchtig, Herr Präsident, flüchtig. Das macht nichts. Vielleicht werden Sie ihn einmal näher kennenlernen. Sie und Elsa wissen es ja wohl aus den angeklebten Verfügungen, dass heute die Hochzeit ihrer Tochter ist. Ja, Wir wissen es, Herr Präsident. Wir Staatsmänner haben keine Zeit, mit Blumen, Seufzern und so weiter unsere Aufwartung zu machen. Wir bitten nicht. Befehlen ganz einfach. Ist Elsa glücklich? Nein. Ich bin am Rande der Verzweiflung. Wie undankbar. Ich habe den Drachen getötet. Verzeihen Sie, Herr Präsident, aber ich kann das nicht glauben. Sie können es glauben. Mein Ehrenwort, ich kann es nicht. Nein. Er will einfach nicht. Er möchte den Preis in die Höhe treiben. Gut. Ich biete Ihnen die Stelle meines ersten Stellvertreters an. Eine Dienstwohnung gleich beim Park. 53 Zimmer. Alle Fenster Südseite. Ein märchenhaftes Gehalt. Außerdem bekommen Sie jedes Mal, wenn Sie zum Dienst gehen, einen Umzugszuschuss. Und wenn Sie nach Hause gehen, einen Urlaubszuschuss. Besuche, die Sie machen, werden als Dienstreisen vergütet. Und für die Zeit, die Sie zu Hause verbringen, gibt es einen Wohnungszuschuss. Das wäre alles. Sind Sie einverstanden? Nein. Wir wollen nur eines, dass Sie uns in Ruhe lassen, Herr Präsident. In Ruhe lassen? Was glauben Sie denn eigentlich? Der Besieger des Drachen heiratet das von ihm gerettete Mädchen. Das ist doch sehr überzeugend. Wie können Sie denn das nicht verstehen? Ich bin ein höflicher alter Mann und möchte Ihnen das nicht gerne so ins Gesicht sagen. Aber ich sage es trotzdem. Elsa wird diese Hochzeit nicht überleben. Diese Hochzeit ist ein großes Unglück für uns. Hören Sie zu, mein Lieber. Mehr, als ich Ihnen geboten habe, bekommen Sie nicht. Und es wird geheiratet. Es wird überlebt. Richten Sie das Ihrer Tochter aus. Und jetzt gehen Sie. Wir schicken sofort eine Kutsche zu Ihnen. Sie werden Ihre Tochter hierher bringen. Und dass ja alles klappt. Heraus! Nun, Heinrich, das geht ja alles wie geschmiert. Es ist kein Wölkchen am Himmel. Und der Buchstabe L? Ach, lass sie schreiben. Es tröstet sie und schadet uns nicht. Schau einmal, ob der Sessel frei ist. Papa, es ist doch niemand hier. Lach nicht. Mit einer Tarnkappe kann man überall hinkommen. Aber nun, mein lieber Sohn, mein lieber Kleiner, wollen wir noch rasch unsere Angelegenheiten klären. Du hast Schulden bei mir. Ja. Du hast 3 Lakaien von mir bestochen, mich zu bespitzeln. Ich habe ihnen aus meinen privaten Mitteln 500 Taler draufgegeben, damit sie dir nur das überbringen, was ich erlaube. Also folglich bist du mir 500 Taler schuldig, mein Augenstern. Und ich gab ihnen, als ich das bemerkt hatte, 600 Taler drauf. Und ich, als ich das bemerkte, 1000, mein Ferkelchen. Also folglich steht der Saldo zu meinen Gunsten. Und gib ihnen nichts mehr drauf. Sie sind ja durch diese Bezahlung schon ganz demoralisiert. Weiter. Wir müssen unbedingt die Sache mit meinem Privatsekretär ins Reine bringen. Der arme Kerl muss in ein Nervensanatorium. Wirklich? Ja, warum denn bloß? Wir beide haben ihn so oft am Tage bestochen und gekauft, dass er sich auf keiner Weise mehr klar werden kann, wem er dient. Er denunziert mich bei mir selbst. Er intrigiert gegen sich, um seine eigene Stelle zu bekommen. Wir schicken ihn zuerst in eine Klinik und legen dann fest, für wen er endgültig arbeitet. Mein Kleiner. Jetzt möchtest du auch schon die Stelle deines Vaters, was? Papa! Weißt du was? Bespitzeln wir uns doch einfach so, wie es sich in einer Familie gehört zwischen Vater und Sohn. Direkt, ohne Außenstehende. Wie viel Geld könnten wir sparen? Ach, Papa, was ist schon Geld? Das stimmt auch wieder. Man kann es nicht mit... Sie ist gekommen. Unsere Schöne ist gekommen. Siehst du, Macht ist ja doch eine Sache, mit der sich nichts vergleichen lässt. Du wirst sie ausfragen. Warum? Sie ist so schweigsam die letzten Tage. Vielleicht weiß sie, woher ist dieser Lancelot? Frag sie vorsichtig aus. Ich lausche dabei im Hintergrund, ohne dass sie es weiß. Gut. Elsa, ich begrüße dich. Oh, du wirst von Tag zu Tag schöner. Und so ganz in Samt heute. Herr Archivarius, Sie warten draußen, bitte, ja? Elsa, setz dich hier auf diesen Sessel. Tja, ich wollte schon lange mal mit dir sprechen. Allein, ganz freundschaftlich, offenherzig. Warum schweigst du immer? Ich hänge doch sehr an dir, auf meine Art. Und sprich doch mit mir. Worüber? Worüber du willst. Ich weiß nicht. Ich will nicht. Das kann nicht sein. Heute ist doch deine Hochzeit. Tja. Ach, Elsa, wieder muss ich zurückstehen. Aber der Besieger des Drachen ist eben der Sieger. Hörst du mir nicht zu? Nein. Mein armes Schwesterlein. Tja, wie schade, dass Lancelot verschwunden ist. Spurlos verschwunden. Das ist ein unglaublicher Mensch. Im Grunde sind wir alle vor ihm schuldig, nicht wahr? Besteht denn gar keine Hoffnung mehr, dass er zurückkommt? Er kommt nicht mehr wieder. So solltest du nicht denken. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass wir ihn nochmals sehen werden. Nein, ich weiß es bestimmt. Ich weiß, was mit Lancelot los ist. Du weißt es. Und hast es niemand gesagt? Ich will nicht, dass es andere wissen. Die Spione haben heute frei, weil Feiertag ist. Hm? Aber du musst es mir natürlich auch nicht sagen, wenn du nicht willst. Er ist tot. Tot? Der Kater war bei ihm, als er im Sterben lag. Der Kater hat mir alles erzählt. Er ist also gestorben, der Ärmste. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Dann brauche ich mich ja jetzt vor überhaupt niemanden mehr zu fürchten. Danke, Elsa. Das ist ein wirklicher Festtag. Wer könnte jetzt noch wagen zu behaupten, dass nicht ich den Drachen getötet habe? Nun, wer? Er hat uns belauscht. Auch. Natürlich. Oh, Papa, Papa, Papa! Was ist dir denn, mein Kind? Weine doch nicht. Da kann man nichts mehr machen. Was kann man denn da noch machen? Nichts mehr. Wie sprechen Sie denn mit meiner Braut, Elsa? Musik! Komm jetzt, Elsa. Die Hochzeitsgäste treffen ein. Pünktlich auf die Sekunde. Sieh doch nur hinaus. Die Pferde sind mit Bändern geschmückt. Und die Kutschen sind mit Laternen geschmückt. Lächle doch freundlich, Elsa. Der Präsident der freien Stadt wird dich in die Arme nehmen. Wir überbringen dem Bräutigam und der Braut unseren herzlichen Glückwunsch. Es freuen sich ja alle so darüber. Hast du das gehört, Elsa? Freu du dich doch auch. Halt! Halt ihr! Es wird noch nicht gegessen. Eine Minute noch. Elsa, gib mir schön das Händchen. Was für ein warmes Händchen. Lächle mich doch noch ein bisschen an, Elsa. Meine kleine Hexe. Alles fertig, Heinrich? Jawohl, Herr Präsident. Walte deines Amtes. Vor einem Jahr forderte ein selbstsicherer Hochstapler den verfluchten Drachen zum Kampf heraus. Eine eigene Kommission, die von der städtischen Selbstverwaltung ins Leben gerufen wurde, stellte Folgendes fest. Der verstorbene Frechling reizte das verstorbene Ungeheuer nur und verwundete es ganz belanglos. Da stürzte sich unser damaliger Bürgermeister und derzeitiger Präsident der Freien Stadt heldenhaft auf den Drachen und tötete ihn, und zwar endgültig, wobei er verschiedene Wunder an Tapferkeit verbrachte. Das Unkraut der faulen Sklaverei wurde mit der Wurzel aus dem Boden unserer gesellschaftlichen Flur gerissen. Die dankbare Stadt beschloss Folgendes. Wenn wir dem verfluchten Ungeheuer unsere schönsten Mädchen gegeben haben, können wir doch dies diesem schlichten und natürlichen Menschen, unserem wahrhaft teuren Erretter, nicht verwehren. Schreiber schreibt: Bräutigam, bist du bereit, dieses Mädchen zur Frau zu nehmen? Zum Wohle unserer Heimatstadt bin ich zu allem fähig. Und du, Mädchen, bist natürlich einverstanden. Nein. Ja, ist es schon gut. Schreiber schreibt, sie ist einverstanden. Untersteht euch, das zu schreiben. Ich reiße dieses Blatt aus dem Buch heraus und zerstampfe es. Schreiber schreibt, wir betrachten die Ehe als geschlossen. Nun los, was macht euch so stutzig? Wer ist dort? Hey! Ihr dort draußen! Wer immer ihr auch seid, morgen. Morgen in den Amtsstunden und über den Sekretär. Ich habe keine Zeit, ich heirate. Nicht aufmachen. Schreiber. Schreibt. Heinrich, komm her zu mir. Was ist denn das? Die Tür geht auf. Heinrich, das ist er. Unsinn. Wer? Lancelot. Er hat die Tarnkappe auf. Er steht neben uns. Er hört, was wir sprechen. Sein Schwert hängt über meinem Kopf. Musik! Verhaltet euch so, als ob nichts vorgefallen wäre. Was auch immer geschieht, das wird uns retten. Sieh doch. Er hat die Tarnkappe ausgezogen. Guten Tag. Das hatten wir nicht erwartet. Aber nichtsdestoweniger herzlich willkommen. Die Gedecke werden zwar nicht ausreichen, aber das macht nichts. Sie werden aus dem tiefen Teller essen und ich aus dem flachen. Wir wollten gerade ja eine sehr persönliche Familienfeier. Das hier ist mein Sohn Heinrich. Er hat sich hoch hinaufgearbeitet, bis zum Bürgermeister, seit wir, nun, mit einem Wort, seit der Drache getötet wurde. Bitte, was haben Sie denn? Herr, warum schweigen Sie denn? Haben Sie eine lange Reise hinter sich? Wollen Sie sich vielleicht hinlegen und ausruhen? Grüß dich, Elsa. Lancelot! Lancelot, bist du es wirklich? Ja, Elsa. Und so warme Hände hast du. Und dein Haar ist fast ein wenig länger geworden, seit ich dich nicht gesehen habe. Oder kommt es mir nur so vor, Lancelot? Hier, trink den Wein. Oder nein, nimm nichts von ihnen. Papa, er ist gekommen. Wie an jenem Abend. Und gerade in dem Augenblick, als wir beide glaubten, dass uns nichts übrig bleibt, als ganz still zu sterben. O Lancelot. Du liebst mich also noch immer? Oh, wie oft habe ich davon geträumt, dass du hereinkommst und mich fragst, Elsa, liebst du mich noch immer? Und ich antworte dir, ja, Lancelot. Wo warst du nur so lange? Weit, weit weg in den schwarzen Bergen. Ich war tödlich verwundet. Und die Frau eines Holzschneiders pflegte mich wieder gesund. Und immer im Fieber habe ich deinen Namen genannt, Elsa. Du hast also Sehnsucht nach mir gehabt, wie ich nach dir. Sie haben mich hier so gequält. Wer? Aber das ist doch ausgeschlossen. Warum haben Sie sich denn nicht bei uns beschwert? Wir hätten sofort die entsprechenden Maßnahmen getroffen. Ich weiß alles, Elsa. In den schwarzen Bergen gibt es eine riesige Höhle. Und in dieser Höhle liegt das Beschwerdebuch. Seite um Seite ist dazugekommen. Es sind alle Verbrechen der Verbrecher. Es ist alles Unglück derer, die unschuldig leiden, verzeichnet. Hey, ihr dort, ihr Mörder! Keinen Schritt von der Stelle. Ja, aber warum denn auf einmal so scharf? Weil ich nicht mehr der bin, der ich vor einem Jahr war. Ich habe euch befreit. Und was habt ihr gemacht? Oh mein Gott, wenn Sie mit mir unzufrieden sind, dann gehe ich eben in Pension. Nirgends werden Sie hingehen. Vollkommen richtig. Wie der sich, seitdem Sie weg waren, aufgeführt hat, das ist überhaupt nicht mehr zu begreifen. Ich kann Ihnen ein Verzeichnis seiner Verbrechen vorlegen, die noch nicht im Beschwerdebuch stehen, sondern es geplant waren. Sei still, du! Aber gestatten Sie, schließlich hat man es mich von klein auf so gelehrt. Alle hat man gelehrt, so zu sein. Aber warum hast du dich als bester Schüler erwiesen? Widerlicher Mensch. Gehen wir, Papa. Er schimpft. Ihr werdet euch nicht von der Stelle rühren. Ich bin schon einen Monat hier, Elsa. Ganz früh am Morgen bin ich bei dir gewesen, mit der Tarnkappe, und habe dich sanft geküsst, damit du nicht erwachst. Und dann ging ich in die Stadt und streifte umher. Und da sah ich ein schreckliches Leben. Ich sah, wie der Gärtner dem Löwenmaul beibrachte, Hurra, Herr Präsident zu rufen. Und wie der einzige Sohn eines Mannes ins feuchte Gewölbe gesperrt wurde, worauf dieser Bürger dem Bürgermeister eine Pfeife mit der Aufschrift Dein auf immer schenkte. Oh, was soll ich mit Ihnen tun? Auf Sie spucken. Aber Heinrich und ich werden Ihnen das gerne abnehmen. Das wird die beste Strafe für diese Kreaturen sein. Nehmen Sie sich Elsa und lassen Sie uns auf unsere Art weiterleben. Das wäre so human und auch demokratisch. Das kann ich nicht. Hey, ihr meine Freunde, kommt herein jetzt. Ihr Eselstreiber aus dem Gefängnis. Auch ihr habt mich sehr verbittert. Warum habt ihr euch kleinkriegen lassen? Ihr seid doch so viel. Sie haben uns nicht zur Besinnung kommen lassen. So nehmt diese Leute hier fest. Den Bürgermeister und den Präsidenten. Ich habe selbst die Gitter überprüft. Sie sind fest. Ich habe Narrenkappen für euch geschneidert. Hier, nehmt. Ich habe in meiner Zelle eine Geige aus schwarzem Brot zusammengeklebt und Saiten aus Spinnweben geflochten. Ihr Spiel ist nicht fröhlich, aber ihr selbst seid schuld daran. Geht nun dorthin, wo es keine Rückkehr mehr gibt. Aber das ist doch Unsinn. Das ist falsch. So geht das doch nicht. Das ist unmenschlich. Ich protestiere. Gehen wir. Elsa, ich bin nicht mehr so, wie ich früher war. Siehst du? Ja, aber ich liebe dich nur noch mehr. Vor einem Jahr, da habe ich dir versprochen, wegzugehen mit dir. Ja, Lancelot, das hast du. Ich glaube, wir dürfen nicht weggehen. Das macht nichts. Ich glaube, es steht mir noch viel Kleinarbeit bevor. In jedem von ihnen muss der Drache getötet werden. Musik. Das Hörspiel brachte Der Drache von Jewgeni Schwarz, für den Funk bearbeitet von Jörg Franz. Die Rollen und ihre Sprecher waren Lancelot, Jürgen Goslar, der Bürgermeister Walter Richter, Charlemann Heinz Stöver, Elsa Gertrud Roll, Drache 1 Herbert Fleischmann, Drache 2 Johannes Killert, Drache 3 Hans-Heinz Glüfer, Heinrich Lothar Rollauer, der Kater Kurt A. Tichy. Außerdem hörten Sie die Stimmen von Carla Best, Susanne Heim, Annegret Ronald, Martin Arnhold, Gerd Berger, Günther Diehl, Harry Naumann, Friedrich Otto Scholz, Hans-Joachim Steindamm, Peter Arthur Stiege und Helmut Wöstmann. Komposition und musikalische Leitung Heinrich Konietzny. Toningenieur Eduard Kramer. Schnitt Irma Müller. Regieassistenz Christa Frischkorn. Regie P.A. Stiller.